No, bitti şu an. Guten Tag. Okay. Schönen guten Tag. Mein Name ist Ahmet Toglu. Ich bin hier als Assistent Ästhetik und würde gerne mit Ihnen diese Aufnahmespräch führen. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Okay? Ja, klar. Wie heißen Sie? Ich heiße Claudia Thomas. Claudia Thomas. Claudia mit C, oder? Mit C vorne, genau. Claudia, richtig? Genau, ja. Und Und das ist Thomas. ein weiblicher Vorname, ne? Okay, und Thomas T-H-O. mit TH am Anfang. T-H. T-H-O-M-A-S. Okay. Genau. Wie alt sind Sie? Ich bin 27 Jahre alt. 27. Wann sind Sie genau geboren? Am 7.2.95. 7. 2.95. 95. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ja, ich wiege 79 Kilo. 79. Wie groß sind Sie? 1,74 Meter. 1,74 Meter. Okay. Frau Thomas, was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin gerade mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und also es war schon dunkel, ne? Und dann habe ich eine Baustelle übersehen und bin irgendwie mit dem Fahrrad in diese Absperrung reingefahren. Und ja, jetzt habe ich solche Schmerzen. Ich irgendwie bin auf die linke Seite gefallen und es tut mir der Kopf weh und der Bauch tut mir weh. Und mein Freund hat mich begleitet, der war mit unterwegs und der sagt, ich wäre einen kleinen Moment auch weg gewesen. Ich wäre also nicht bei Bewusstsein gewesen. Und Sie ja, ich haben muss. Ihr Bewusstsein verloren, oder? Ja, ich weiß es also nicht mehr, was da passiert ist, ne? Aber das kriegt man ja selber nicht mit. Aber er hat gesagt, ich wäre kurz weg gewesen. Und ja, jetzt tut mir halt die ganze linke Körperseite weh. Und ja, mir ist auch schlecht und ich musste mich einmal übergeben. Und ja, mir ist schwindelig und ich habe wirklich das Gefühl, die ganze linke Seite ist irgendwie, tut mir weh. Okay. Wie haben Sie hier gekommen? Mein Freund hat mich mit dem Auto gebracht. Mit Auto. Mit Auto. Okay. Haben Sie einen Helm auf dem Kopf? Ich Habt ihr hatte einen Helm? Helm auf, ja. Okay, Sie haben Helm, das war gut. Und ja, Sie haben nicht gesehen, aber wann war das? Haben Sie erinnern das, diese wann? Das ist jetzt ungefähr 2 Stunden her oder 1,5 Stunden her. 2 Stunden. Okay. Haben Sie das gehört, dass von Ihren Freunden wie lange dauert dieser Bewusstseinsverlust? Das war nur ganz kurz, vielleicht 1, 2 Minuten oder so. Kurze Zeit. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben Kopfschmerzen, richtig? Haben Sie Ihren Kopf anstoßen, oder? Das weiß ich gar nicht so genau, was da passiert ist. Also der Kopf tut weh und der linke Oberarm tut mir weh. Gibt Und es offene Wunde? ich habe noch nicht so genau geguckt. Wahrscheinlich ist es alles blau, ne, und unterlaufen, aber ich habe noch nicht so genau geguckt. Okay. Haben Sie Nackenschmerzen? Nee. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben Bauchschmerzen auch. Ja. Gibt es Farbänderungen auf diesem Bauch, haben Sie bemerkt? Oder wo? Ich glaube eher so an der Seite, dass da blaue Flecken sind oder dass das jetzt im Augenblick ist es wahrscheinlich irgendwie rot oder wird erst blau, keine Ahnung, ne? Linke Seite, ja? Linke Seite, ja. Okay. Sie haben okay, gesehen, es ist blau hier. Ja, ich denke, ich habe so das Gefühl, dass das anschwillt, ne? Okay. Haben Sie Schmerzen dort? Ja, eigentlich tut mir alles weh jetzt da auf der linken Seite. Aber Ah. besonders der Oberarm und der Bauch und der Kopf. Okay. Diese Schmerzen im Bauch, sie tragen irgendwo hinaus. Fühlen Sie das, oder? Kann ich nicht so richtig sagen. Nee, ich glaube, die strahlen nicht aus. Okay. Wie stark Ihre Schmerzen? Auf einer Schmerzskala zum Beispiel, eins ist sehr leicht, zehn sehr stark. Naja, also so an der Körperseite vielleicht so bei 5, 6, aber der Arm, der tut schon richtig doll weh. Da würde ich sagen, das ist schon 8, ne? Arm, acht. Okay. Haben Sie Bewegungseinschränkungen in diesem Arm? Ja, ich Oder kann den welche? jetzt im Augenblick, kann ich den nicht bewegen, ja. Okay. Oberarm, Unterarm Der oder Oberarm. Oberarm? Und gibt es hier auch Schwellungen, oder? Ja. Okay. Können Sie Ihre Schulter bewegen? Die Schulter? Ja. Ja, ich glaube, Schulter geht, ja. Nur der Arm Okay. selber nicht. Okay. Haben Sie Lähmungen? Können Sie gut Ihre Finger gut bewegen? Die Finger kann ich bewegen, ja. Wie bitte? Ich kann die Finger bewegen, ja. Nicht. Die sind nicht gelähmt. Die Finger kann ich bewegen. Ah, okay. Finger gut. Okay. Okay, dann. Sie haben gesagt, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Armschmerzen auch. Haben Sie Schmerzen auf Beine, linke Bein? Ja, so ein bisschen da an der Hüfte, wo man so drauf fällt, ne? Da ist es irgendwie auch ein bisschen schmerzhaft, aber nicht so schlimm wie im oberen Bereich. Okay, alles klar. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, mir ist schlecht, ne? Okay. Sie haben gesagt, Sie haben einmal übergeben und Ja, fühlen Sie genau. sich schwindelig? Okay. Nachdem diesem Unfall. Haben Sie ein Nassen bemerkt, oder? Nee. Okay, gut. Okay, dann. Ja, jetzt ich möchte allgemeine Fragen stellen. Allgemeiner Zustand Ihre. Wie ist Ihr Schlaf? Können Sie gut schlafen? Ja, normalerweise eigentlich schon, Okay. Jetzt haben Sie Übelkeit. jetzt ist mir schlecht, ja. Übelkeit. Okay. Und schwindelig auch. Okay. Schweißausbrüche. Nee, eigentlich nicht. Eher ist mir kalt. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ist ja gut. Jetzt im Augenblick könnte ich Okay. jetzt nichts essen. Haben Sie Probleme mit Stuhlgang? Normalerweise ja, bin ich ein bisschen verstopft, ja. Wasser lassen. Das ist ja, also ich hatte mal eine Nierenbeckenentzündung, da war das mit dem Wasserlassen nicht so angenehm, aber das ist schon 5 Jahre her. Jetzt habe ich da keine Probleme. 5 Jahre, was Vor los? 5 Jahren, ja, hatte ich eine Nierenbeckenentzündung. Ah, Nierendeckenentzündung. Okay. Aber jetzt, Sie fühlen sich gut, ja? Ja, In von der diesem. Hinsicht ja. Okay. Und jetzt haben Sie kein Problem mit Wasser lassen. Im Augenblick, nö, das hat nicht mehr. Okay. Alles klar. Wo haben Sie vor Erkrankungen? Ja, also bei mir ist eine Hashimoto-Schilddrüsenerkrankung bekannt. Das habe ich jetzt schon seit 10 Jahren. Da muss ich Von halt Thyroxin einnehmen, ne? wie viel Mikrogramm nehmen Sie? 75 einmal morgens. 77? 75. 75. Okay, morgens. Okay. Haben Sie andere weitere Erkrankungen? Nee, sonst ist eigentlich alles okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Nee, noch nie. Okay. Außer diesem Unfall haben Sie andere Unfall gemacht? Nee, bisher zum Glück noch nicht. Okay. Nehmen Sie weitere Medikamente außer L-Droxin? Ja, Ibuprofen nehme ich, wenn ich mal Kopfschmerzen habe oder so. Und ja, ich habe immer leicht Wadenkrämpfe. Und deswegen nehme ich regelmäßig Magnesium ein. Sie haben was? Krämpfe, die Arm? Wadenkrämpfe. Ah, Wadenkrämpfe. Okay, Sie nehmen Magnesium. Dann nehme ich regelmäßig Wie viel Magnesiumtabletten ein. Milligramm nehmen Sie? Oh, das weiß ich nicht, was da drauf steht. Okay, wann nehmen Sie das? Mittags. Mittags. Okay. Andere Medikamente? Sonst Keine. nichts, ne? Abführmittel oder? Nee, das mache ich so mit Diät, Okay. also beziehungsweise mit Nahrungsmitteln, die so ein bisschen abführen. Okay. Haben Sie Allergien gegen Pflaster, Kontrastmittel, Eigentlich nur, Antibiotika? ich habe nur eine sehr heftige Bienenallergie auf Bienenstiche. Und deswegen habe ich auch immer so einen Adrenalin-Pen bei mir. Oh, okay. Und tatsächlich kann ich auch kein braunes Pflaster vertragen. Braunes Pflaster vertragen, problematisch. Okay. Ja. Okay. Vertragen Sie Lebensmittel? Gut Da mit habe ich eigentlich keine Probleme, ja. Gluten, Laktose Nee, das ist alles okay. oder Fructose. Okay. Okay, jetzt kommen wir Ihrer Familie. Sind Ihre Eltern gesund? Sie haben gesagt, Sie sind mit Vater gekommen hier. Na, mit meinem Freund bin ich gekommen. Ah, mit Auto, Sie haben gesagt. Ja, mein Freund hat mich mit dem Auto gebracht. Ah, okay. Okay. Ist Ihre Eltern gesund oder Ja, sind mein die? Vater, nein, bis jetzt waren alle gesund. Mein Vater hatte jetzt vor 2 Wochen tatsächlich eine Bypass-Operation am Herzen. Bypass. Okay. Ihre Mutter? Die ist gesund. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe tatsächlich eine Zwillingsschwester. Und der geht es tatsächlich nicht gut. Die leidet unter einer manifesten Depression. Depression. Zwilling, ja? Das ist meine Zwillingsschwester, ja? Zwillingsschwester. Okay. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Rauchen Sie, Frau Thomas? Nein, rauchen tue ich nicht. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, sehr selten mal. Mal bei einem Fest oder so, bei einer Party, aber normalerweise nicht. Heute haben Sie Alkohol genommen, oder? Nee, da habe ich gar nichts getrunken, komischerweise, ja. Okay, gut. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht übel, aber haben Sie Drogen probiert? Ja, also manchmal habe ich schon Marihuana probiert. Wie oft? Ja, bei Gelegenheit, wenn man irgendwie bei einer guten Party ist oder so, was weiß ich, 15, 20 Mal. 15 bis 20 Mal in meinem Leben. Noch nicht oft. Nicht regelmäßig. Okay. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Ledig. Okay, leben Sie mit Ihrer Familie oder? Nee, ich wohne in der Wohngemeinschaft. Okay, Sie leben in Wohngemeinschaft. Arbeiten Sie? Ich bin Studentin. Studentin. Okay. Okay, Frau Thomas. Dieser Fahrradunfall, Sie haben gesagt, ja, Sie haben Helm genutzt, das ist gut. Okay, dann. Ja, wo waren Sie gehen oder warum waren Sie auf dem Weg? Ich war auf dem Heimweg von einem Fest. Heimweg. Okay. Und Sie haben diese Baustelle nicht gesehen und dann? Dann bin ich irgendwie gegen die Absperrung gefahren. Absperrung. Absperrung gefahren. Okay. Vor diesem Unfall haben Sie andere Dinge bemerkt oder zum Beispiel Ihr Bewusstsein vor diesem Unfall verloren oder Ach vor so, den dass ich deswegen Augen? da reingefahren bin, weil mir vorher schlecht war. Nee, mir ging es top. Und ich habe halt nur nicht gut geguckt im Dunkeln und bin da irgendwie reingerauscht in diese Absperrung. Okay. Okay. Alles klar. Okay, dann. Jetzt nehmen wir Sie stationär nehmen Ja. Ich glaube, ich bin ich froh, wenn möchte ich ein Bett kriege, weil es geht mir wirklich nicht gut, ne? ich möchte Sie untersuchen und außerdem Röntgen Aufnahme nehmen, Röntgen und Ultraschall Abdomen durchführen Was kann man da sehen? und Blut nehmen auch. Blut abnehmen. Blut abnehmen auch. Okay. Okay, gut. Und ja, was meinen Sie denn? Wie lange muss ich denn da bleiben? Ich weiß es nicht. Ja, als erstes muss ich ihr untersuchen und ihre diese was, wie sagen das? Als erstes muss ich diese Blutabnahme und Untersuchungen gut machen und dann können wir über das sprechen, ja. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Okay, gut, Ja. okay. Gut. Kann es denn sein, dass ich operiert werden muss? Ich weiß es nicht. Schauen wir dann. Ja, Okay, schauen wir nach dann. der Untersuchung. Okay, Ja. sehr gut. Okay. Ja, danke schön. Gerne. Ja, okay. Okay. Heute, ich dachte, wie dieser Fall, ich habe das früher nicht gemacht. Wieso? Ja, in Simulation oder andere. Ich dachte das heute. Also, Sie haben gedacht, heute kommt was, was ich noch nie gemacht habe. Ja. Ja, ah ja, okay. Ja, Und ich bin das halt kommt manchmal dann. für eine Überraschung gut. Das ist übrigens ein Münchner Fall, ne? Den habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern das ist ein Münchner Fall. Die Bayern müssen auch Traumapatienten machen. Ja? Okay. Okay. Ja, auch Ja. in Niedersachsen ein typischer Fall. Bitte was? Auch in Niedersachsen Ach, das da ein typischer Fall, ja. muss man auch Traumapatienten können. Ja, kann man mal sehen. Ja, es ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedlich. Das ist total verrückt. Ne? Na gut, okay. Ich habe zwei Fragen. Gerne. Sind Sie vollständig geimpft, auch gegen Corona? Das ist eine gute Frage. Ja, bin Janus. ich jetzt in diesem Fall, ja. Und wann erfolgte letzte Ihre Tetanusimpfung? Tetanusimpfung, ach du Ja. Schande. Ja, gute Frage. Oh, ich glaube, das ist schon sehr lange her. So als Kind, als ich mal vom Baum gefallen bin oder so. Aber ja, das ist schon wirklich sehr lange her. Ich glaube, die müsste dringend aufgefrischt werden, ja. Ja, Schön. das war eine wichtige Frage, ja. Sie haben gesagt, ich kann nicht meine Finger nicht so bewegen. Nee, Welche ich habe gesagt, ich Finger? kann sie bewegen. Ich habe gesagt, ich kann sie bewegen. Kann Das ja. ist falsch verstanden. Ja. Erst einmal habe ich das gehört und dann ja, kontrolliert. Ja, okay. Ja. Nee, also beide Male, also ich kann die Finger bewegen. Können Sie Ihre Beine rechten, also auf linken Seite und Ihr Oberarm, Unterarm und auch Ihr Nacken können Sie ganz gut bewegen? Also den Nacken hat er schon gefragt, kann ich bewegen? Und das Bein tut ein bisschen weh beim Bewegen und den Arm kann ich gar nicht bewegen. Können Sie auf Ihren Bein treten? Auftreten? Ja. Ja, das kann ich. Gut. Vor dem Unfall, vielleicht haben Sie eine Alkoholkonsum? Habe Ich ich habe ein es was? gefragt, ja. Vor dem Unfall, haben Sie eine Ja. Alkoholkonsum? Alkohol? Nee. Nee, ich habe nichts getrunken heute Abend. Oder irgendwelche Auch nicht, auch Lebensmittel. nicht Marihuana geraucht. So. Heute. Heute mal nicht. Ich trinke gerade Okay. nur Blümchentee. Ja, das ist auch eine interessante Frage. Das ist eine richtig, zum Beispiel haben Sie Kopfschmerzen mit einer Übelkeit, so schwindelig. Bei Ihnen. Ja, Ja. das hab ich beschrieben. Ich habe gesagt, mir ist schlecht, ich habe Kopfschmerzen, ich musste mich übergeben, mir ist schwindelig, das ganze Programm. Ja? Und Wärmeunterschied rechts, links gibt es eigentlich nicht. Ist zumindest nicht beschrieben. Gibt es irgendwelche Gliedmaßen eine Empfindungsstörung? Haben Sie Gefühl? Nein, er hat nur nach Motorik gefragt, aber ich habe auch keine Empfindungsstörung, nein. Also die Hand kribbelt nicht oder so. Jetzt kam irgendwie gerade noch eine Frage von Frau Gündes. Ich habe gesehen, da war was, aber ich weiß es nicht mehr, was es war. Oh Gott, Alzheimer. Irgendwas hat sie gerade gefragt. Ich weiß es nicht mehr. Wieso flimmert mein Bild? Flimmert es bei Ihnen auch? Mein Bild wackelt ganz schrecklich. Hallo? Gott, oh Gott, da wird man ja betrunken hier. Mal gucken, ob das jetzt gut besser wird. Ja, komisch. Flimmert das bei Ihnen auch so, das Bild? Bei mir wackelt mein eigenes Bild ganz schrecklich. Als ob da irgendwann mal was. Wackelt das bei Ihnen auch? Nein, Nein, sieht, sieht gut aus. ja, nee, bei mir, also da, ich werde fast seekrank, wenn ich da reingucke. Schrecklich. Ja, okay. Na gut, dann liegt das hier an meinem Bildschirm. Können wir schon? ein bisschen. Und noch ein bisschen, okay. Dann machen wir anderen noch ein bisschen Smalltalk hier. Okay. Okay. Ja. Irgendjemand hätte gerade noch schriftlich eine Frage reingegeben, die ich aber irgendwie nicht rechtzeitig gesehen habe. Ja, ich habe gefragt, haben die offene Wunde bemerkt? So, das war's, genau. Nee, hat sie aber auch noch nicht so richtig nachgeguckt. Sie hat also noch nicht irgendwie die Hose runtergezogen oder sich ausgezogen und geguckt, ob da irgendwas ist. Die Überraschung kommt jetzt gleich bei der Untersuchung. Okay. Okay, ja. Okay. Guten Abend, Frau Berastin. Schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Ja, sicher. Okay. Der Patient ist Frau Thomas, Frau Claudia Thomas, 27 Jahre alt, 79 Kilo, 174 Zentimeter groß. Kam zu uns nach einem Fahrradunfall. Sie waren auf dem Heimweg und sie hatten eine Absperrung nicht gesehen und gefahren und auf linke Seite gefallen. Jetzt es war 2 Stunden her und sie hatten außerdem einen Helm aufgetragen Sie hat und einen Helm getragen. Helm getragen. Okay. Und jetzt habe sie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und außerdem linke Oberarmschmerzen. Bei dem außerdem habe dieser Patient gesagt, einmal emesis, erwähnte sie einmal emesis und Nausea. Ja, und sie haben keine offene Wunde bemerkt und sie können ihre linke Arm nicht gut bewegen und mit Bauch habe sie gesagt, Bauch ist blau jetzt. Sie haben blaue Farbe in linker Seite. Es gibt auch Schmerzen auf einer Schmerzskala 5 bis 6 auf 10. Und es gibt keine Ausstrahlung. Und diese Arm Schmerzen war sehr schlecht. Es war 8 von 10. Haben Sie Aber ihr schon Schmerzmittel gegeben? noch nicht. Okay. Und jetzt, es gibt außerdem diese Patienten, die Oberarm nicht gut bewegen, aber sie können Schulter gut bewegen und Finger auch. Und es gibt keine Lähmung Erscheinungen auch. Mhm. Vegetativ anamnestisch, Erwentesi, Obstipation. Mhm. Und Vorerkrankungen habe sie vor 5 Jahren Nephritis und Hashimoto seit 10 Jahren und wogegen nehme ich L-Trioxin, 75 Mikrogramm, mhm, einmal morgens. Außerdem nehme sie bei Bedarf für Kopfschmerzen Ibuprofen, mhm, und nehme sie Magnesium wegen Wadenkrämpfe. Wadenkrämpfen. Okay. Mhm. Sie haben Allergien gegen Bienenstiche. Sie, mhm, haben einige Allergie. Außerdem, sie nicht gut vertragen braunes Pflaster. Sie verträgt nicht gut braunes Pflaster. Mhm. Sie verträgt nicht gut braunes Pflaster. Und familienanamnestisch erwähnte sie Bypass-OP beim Vater und Depression bei Geschwister und Zwillingsschwester. Bei der Zwillingsschwester, okay. Hm. Ja. Und die Noxenanalyse ergab Marihuana-Konsum. Hm. Regelmäßig? Ah, nicht regelmäßig, mit beiden Partys. Sie hat gesagt. Hm, okay. Hm, hm. Und kein Alkohol. Und ja, kein Alkohol. Sehr selten, sie hat gesagt. Hm, okay. Hm, schließlich, sie sei ledig und lebe in einer WG, hm, und sei Studentin. Okay. Hm. Gut, was ist denn Ihre Verdacht? Oder was haben Sie jetzt als erstes mit ihr gemacht? Als erstes muss ich eine Zugang Zugang legen? Mhm. Zugang legen. Mhm. Und dann als erstes das. Und ich muss als erstes körperliche Untersuchung machen auch. Ja, aber was machen wir als allererstes, wenn wir den Zugang legen? Was machen wir noch? Auf Flüssigkeitszufuhr. Ja, wir überwachen erstmal die Vitalparameter, ne? Ja. Wir müssen erstmal gucken, dass die uns nicht von der Fahne geht, ne? Ja. Und wir haben sie stationär aufgenommen. Das ist das Vitalparameter, ja. Ja, wir haben sie stationär aufgenommen. Ja, natürlich. Okay, gut. Und was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Okay, als erstes dachte ich für Kranium Contusio Cerebri, mhm, für Arm Humerus Fraktur, mhm, genau, und für Bauch Milzruptur. Milzruptur, okay, ja. Ja. Mhm. Ja. Okay, zur weiteren Abklärung müssen wir nach der körperlichen Untersuchung. Worauf gucken Sie besonders bei der körperlichen Untersuchung? Okay. Als erstes möchte ich Bauch kontrollieren. Mhm. Und diese Milz, blaue Verfärbung sehen. Mhm, genau. Das ist wichtig und außerdem Red Heart Bauch kontrollieren auch. Ach, ob der Bauch hart wird, ja? Ja, okay. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Und was machen Sie da kurzfristig apparativ? Apparativ, ja, Ultraschall. Sie genau. Können einmal mit dem Schallkopf drauf. Ultraschall auf alle Fälle kontrollieren, mhm, ja, das ist wichtig. Mhm. Das ist das. Und für Humerus Fraktur müssen wir ein Röntgen, Humerus unter Oberarm, Zweierbeine genommen, Zweierbeine durchführen. Ja, und, okay. Und für Contusio Cerebri müssen wir Kranial-CT durchführen auch. Das ist wichtig. Die Patientin gesagt, sie hat keine Beschwerden mit Nacken und Thorax auch, aber ich möchte einen Thorax Röntgen. Ja, auf alle Fälle. Ja, zur Sicherheit, ja. Nicht, dass sie irgendwo eine Rippe angeknackst hat oder so. Ne? Ja. Und bei der körperlichen Untersuchung, was gucken Sie denn hinsichtlich der Neurologie? Ah. Okay. Als erstes Lähmungen ist wichtig. Die Patientin gesagt, sie können gut bewegen, Fingern, aber ich möchte das sehen. Checken, ja, genau. Ja, checken und außerdem Beinkontrolle auch. Das ist wichtig. Und was noch? Und außerdem Gucken Sie mal. Wo? Pupillenreflexe. Ah ja, Pupillenreflexe, natürlich. Contusio Cerebri. Mhm. Pupillenreflexe auch, ja. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Okay. Und? Ja, okay, gut. Und bevor Sie geröntgt haben, was wären sichere Frakturzeichen? Ah, sichere Frakturzeichen. Ja, es gibt, die Patientin gesagt, Schwellungen dort. Außerdem, ich möchte das Bewegung kontrollen auch. Kontrollieren? Kontrollieren. Und was können wir noch sehen? Und hören? Sehen und hören? Was sind sichere Frakturzeichen? Habt ihr schon Krippen? Krepitation, ja. Krepitation. Ja, es tut mir immer weh, wenn ich das allein nur denke, aber es ist, dieses Knirschen bei Bewegung, klar. Und eben auch die sichtbare Fehlstellung. Ne? Ja. Als Zeichen der Fraktur. Ne? Manchmal kann man es ja wirklich schon direkt erkennen. Gut. Gut, was machen Sie labormäßig? Ah, labormäßig. Okay. Blutgas, als erstes Blutbild. Ja. Und Blutbild in der Zeit wieder kontrollieren auch. Das ist wichtig. Kontrolle, ja, Blutbildkontrolle. Ja, kontrollieren. Und wonach gucken Sie da besonders? Lebenswerte. Auch. Leberwerte? Leberwerte. Ich meine eigentlich noch was anderes. Wenn wir an die Milz nochmal denken. Milz. Leukozytose oder Erythrozyten kontrollieren wir aber. Ja, ich denke vor allem, wenn die jetzt tatsächlich eine innere Blutung hat, dann müsste die ja einen HB-Abfall kriegen. Hämoglobin, ja, natürlich. Ne? Ja, das meinte ich eigentlich, ja. Genau. Mhm. Gut. Und was sollten wir auf alle Fälle auch bestimmen, falls wir operieren müssen? PTT, APTT und INR, INR kontrollieren auch. Die Blutgruppe wäre nicht schlecht, ne? Ja, Blutgruppe auch. Blutgruppe, dass wir im Zweifelsfall was zum Transfundieren haben. Gut. Da müsste man tatsächlich auch dann nochmal fragen, wenn wir über OP nachdenken, wann hat die zuletzt gegessen? Wäre eine nicht ganz unwichtige Frage. Die Anästhesisten werden es Ihnen danken, ja. Gut. Haben Sie gegessen, ja. Ja, gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die tatsächlich also eine Commotio hat und vielleicht den Arm gebrochen, was machen wir denn therapeutisch? Therapeutisch? Ja, als erstes, wir müssen diese Röntgen sehen. Und es gibt noch zum Beispiel, es gibt einen Bruch und dann es gibt Möglichkeiten. Als erstes, es kann operiert worden und zweites, ein Gips. Genau, also Gips konservativ sein. Oder? Ja, konservativ. Alles klar. Mhm. Okay. Genau, den venösen Zugang haben Sie schon gemacht. Genau. Wie sieht das denn mit der Thromboseprophylaxe aus? Niedrig, ja, Heparin, aber niedrig molekulär. Niedermolekulares Heparin, ja. Niedrig molekulär. Schon sofort? Geben wir schon gleich Heparin? Ah, ASS, wir können das. Wir können. Okay. Nee, was müssen wir erst abwarten? Was müssen wir erst abwarten? Bevor wir die Gerinnung runterhauen. Was? Wir müssen gucken, ob die Milz in Ordnung ist. Erst wenn die Milzruptur ausgeschlossen ist. Erst wenn die Milzruptur ausgeschlossen ist, kann man mit die Gerinnung runterfahren. Ne? Vorher riskiert man ja, dass die blutet. Wie verrückt. Ne? Okay. Ja, hier hatten die Prüfer noch eine Frage, warum Schädel-CT? Die Patient gesagt, sie hat einmal Emesis gehabt und dann Nausea hat. Hm. Und wir müssen die Gehirn kontrollieren, ja. Ja, und was wollen wir ausschließen? Gehirnblutung. Ja, genau. Dass die eine Blutung hat im subarachnoidalraum. Ne? Dass die da nicht irgendwo wo einblutet. Da langt ja manchmal wirklich ein kleines Trauma, relativ kleines Trauma. Ne? Okay, gut. Das waren die Prüferfragen noch. Von meiner Seite aus ist das jetzt alles geklärt. Dann würde ich jetzt sagen, kümmern Sie sich um Ihre Patientin, halten Sie mich auf dem Laufenden, wie es ihr geht. Ja? Gut. Hat von den Kolleginnen und Kollegen noch jemand einen Hinweis zu dieser Patientin? Nichts. Offensichtlich sind alle zufrieden und begeistert. Ich weiß, dass alle nicht so gerne Traumapatienten haben. Aber es gibt nun mal Traumapatienten. Das ist so. Ja? Ich könnte etwas sagen. Hier ist Alici. Ja. Ja. Also meistens so Fahrradunfallen gibt Probleme mit dem Pankreas, ja. Wegen dieser wegen Fahrradlenker? Fahrradlenker, ja. Kommt gerade die Bauch, Oberbauch genau. Meistens und ja. Verletzt die Pankreas. So ein Fälle habe ich erlebt oder selbst erlebt. Untersucht. Ah, ja, okay. Ja. Deswegen weiß ich, manchmal ja. So etwas passiert. Natürlich, ja. Wir wissen schon, die Milz verletzt oft die Traumatiken. Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch irgendwie als naheliegend mit der Milz, das hätte ich naheliegend gefunden, weil tatsächlich, das kenne ich, diesen Mechanismus. Mit dem Fahrradlenker und dem Oberbauch, ne? Das ist eigentlich so ein Klassiker. Und man merkt das ja nicht sofort, weil es ja diese innere und äußere Milzruptur gibt, ja, dass die erst oder ja Milzblutung, dass die Kapsel erst zu einem viel späteren Zeitpunkt dann reist. Und so lange sind die Leute unauffällig, ne? Ja, ja, aber... Aber Pankreas ist tatsächlich eine Idee, dass man da auch mal gucken muss. Das liegt ja unmittelbar sozusagen in der Nachbarschaft, ne? Ja, genau. Und was macht man tatsächlich, wenn der Pankreas was abgekriegt hat? Nur beobachten wir das. Wie kommt eine Pankreasnekrose oder nicht? Ein paar Tage, eine Woche ungefähr, internen wir im Hospital oder bleiben wir die Patienten im Krankenhaus. Ja. Ah ja, okay, gut. Dankeschön. Ja, schöner Hinweis. Dankeschön. Gut, hat noch jemand eine Idee oder eine? Nicht. Okay. Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Wir sind uns, glaube ich, ziemlich gut einig geworden, wir beiden. Ne? Also, wie gesagt, Trauma ist nicht so beliebt, ich weiß das. Aber muss ja auch mal für eine Überraschung gut sein. Und ich würde sagen, sprachlich war das ziemlich gut und auch so von der Anamneseführung ziemlich komplett. Und ich fand auch die Darstellung gegenüber der Kollegin dann war okay. Ne? Vielen Dank. Ja, ich glaube, wann ist Prüfung? 15.? Ja, 15. 15. Ja. Okay, die Uhr tickt. Ja, die ist da. Aber, ja, gehen Sie sehr entspannt rein. Ja, okay, gehen Sie sehr entspannt schön. Rein. Ja, danke okay. Schön. Jetzt bin ich gespannt, wer mein nächster Doktor ist. Ich habe noch einen zweiten Fall für alle. Ja, Herr Usluoğulları. Ja, ich bin da. Ah, ja, okay. Ach, hallihallo. Ja, wir kennen uns auch schon. Wir haben schon einmal irgendwie zusammen eine gemacht, ne? Ja, wir haben einen Fall gemacht. Ja, ja, ja. Ja. Bevor wir starten, darf ich mir mal eben schnell noch einen Tee holen? Natürlich. Ja, ich bin mal gleich wieder da.